Moin moin, ich bin hier gerade in der Räucherei in Kiel und neben mir sitzt gerade Julian Saas. Gleich zu Beginn, könntest du dich erstmal vorstellen und sagen, was du überhaupt machst? Ich bin Julian Saas aus Holland. Wenn ich 6 Jahre alt war, hatte ich einen Traum. Ich habe Chuck Berry am Fernsehen gesehen und ich möchte Gitarristen werden. Jetzt bin ich 49 und spiele ich schon mehr als 25 Jahre professional Musik. Ich mache Bluesrock im Stil von Hendrix, Rory Gallagher, 10 Years After. Alte Blues-Sachen wie Muddy Waters, Johnny Hooker, aber auch sehr viele Einflüsse von Allman Brothers Band, Santana, all diese Sachen von den 70er Jahren. Mein eigener Stil ist, glaube ich, richtiger 70er Jahren Musik. Man nennt das auch Classic Rock mit Blues-Einflüsse. Und ich bin schon wieder auf den Deutschland-Tournee, bin gerade zurück von Tschechei und Ungarn. Und nach 2 Wochen sind wir immer noch froh, dass wir touren können, touren möchten, dass die Leute uns nicht immer sehen möchten. Und wir sind stolz, dass wir in Kiel sind, im Raucherei. Ja. Du hast uns ja eben sehr viele Künstler auch genannt, also ich kann die jetzt gar nicht alle aufzählen. Gibt es einen bestimmten, der dich vielleicht so richtig angetrieben hat, überhaupt Gitarre zu lernen? Ja, das war im Anfang war das Chuck Berry, weil ich das habe gesehen, wenn ich 6 Jahre alt war. Das habe ich im Fernsehen gesehen und ich habe meine Mutti nur gefragt, was ist das für ein rotes Ding? Und das war ein Gibson ES-335, ja. Und von 6 Jahre alt ab bis 12 Jahre alt ab, habe ich meinen Vati ganz verrückt gemacht mit Fragen über elektrische Gitarren. Und dann habe ich angefangen zum Spielen, glaube ich, mit 12 und eine der ersten Bands, den mir richtig beeinflusst hat, das wäre Angus Young von AC/DC und auch Ted Nugent und all die Leute. Und wenn ich 13 war, habe ich zum ersten Mal Rory Gallagher und Jimi Hendrix gehört. Und das war für mich der Hammer. Damit hat man das richtig angefangen. Das waren jetzt ja sehr viele ältere Musiker. Welches Album hat dich eigentlich jetzt zuletzt so richtig vom Hocker gehauen? Von dieser neuen Zeit? Ja, genau. Welches Album hast du zuletzt gehört, wo du gesagt hast, das Album ist richtig gut? Das war, glaube ich, vor 2 Jahren her. Was war das ist die Band von Rich Robinson, den alten Gitarrist von Black Crowes. Der hat jetzt ein Magpie Salute, heißt das, glaube ich. Das war für mich so ein Mix von Southern Rock und Blues Rock und Soul, gleich wie die letzte Platte von The Desky Trucks Band. Das sind für mich jetzt die Musiker, die ich liebe und die meistens Einflüsse habe auf was ich höre und so, diese Sachen. Aber das sind natürlich auch schon Jungs, die sehr lang spielen, aber die machen jetzt Platten mit neuen Bands, aber das ist für mich totaler Hammer. Deine Band hat jetzt ja mittlerweile wirklich sehr viel Spielerfahrung. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie lange es die gibt. Ich meine jedenfalls das erste Album, welches ich mitbekommen habe oder welches ich durch Recherche finden konnte, kommt aus dem Jahr 1996, also vor gut 23 Jahren. Was war jetzt in dieser ganzen Bandzeit der denkwürdigste Auftritt? Oh, für mich war das verschiedene. Ich glaube, dass wir haben, wenn wir 10 Jahre da waren, wir hatten niemals erwartet, dass wir 10 Jahre durchhalten würden. Und wenn wir nach 10 Jahren noch immer live gespielt haben und sehr viele Konzerte haben gemacht, immer, haben wir ein großes Konzert gegeben bei uns in Holland im Tilburg für 2500 verrückte Leute. Das war sehr schön. Das war eine Bekrönung von meiner Karriere. Und was für mich eine der wichtigsten Konzerte draußen in Holland war, das war, wenn wir gespielt haben am Classic Rocknacht mit Joe Satriani im Lorelei Open Air Waldbühne. Weil, wenn ich ein kleiner Mann war, habe ich immer Rockpalast angeschaut und da gibt es Live from Lorelei und da habe ich Frankie Miller gesehen, Thin Lizzy, Steve Ray Vaughan, Rory Gallagher. Und für mich, um einmal auf diesen heiligen Grund zu stehen, war unglaublich. Und wenn ich da war, habe ich das auch richtig gespürt, dass all meine Helden dort waren im Jahren davor. Das war für mich eine die beste Gigs. Aber es gibt noch viel mehr, aber die zwei sind für mich, glaube ich, ja. Was natürlich dazu kommt, wenn man so viel Banderfahrung hat oder generell Spielerfahrung, ist, dass man sehr viele Veränderungen beobachtet. Würdest du sagen, dass sich irgendwas innerhalb der Musikszene in den letzten Jahren oder Jahrzehnten groß verändert hat? Ich glaube, die Weise, worauf Musik zum Fans geht, ist sehr verändert. Mit Spotify, Tidal, Streaming, YouTube, diese Sachen. Und ich glaube, was das Beste ist, was man machen kann, ist, man muss neue Platten und CDs machen. Immer. Auf Tournee gehen und spielen für 100 Leute und spielen für 1000 Leute und wann das passt. Und da gibt es immer noch viele Leute, die CDs und Vinyl kaufen möchten und DVDs und all die anderen Leute, die das auf Spotify hören, ist auch gut. Weil wenn die Musik nur gehört wird, ist das für mich eine gute Sache. Ich bin niemals im Musiker geworden für das Geld oder für Berühmtheit oder diese Scheißsachen. Wenn du Musiker bist, dann musst du spielen. Das ist eins und das ist das Letzte und das Einzige, was wichtig ist für dich. Und man sieht natürlich das Schöne von meiner Band. Wir sind seit 25 Jahren da, haben niemals einen Tritt nach kommerziellen Sachen gemacht. Und dann ist es Hip-Hop, dann ist es Reggae, dann ist es Dance, dann ist es House. Aber über die 25 Jahre ist immer die Julian Sass Band da, irgendwo. Deshalb deshalb heißt das letzte Album auch Stand Your Ground. Gib nicht auf, bleib stehen, wo du ihn glaubst und mach das so weiter. Da sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Euer neues Album Stand Your Ground. Wo habt ihr das aufgenommen? Das haben wir aufgenommen bei einem Freund von mir. Und sein Vati war, glaube ich, der meist bekannte Tontechniker in Holland. Er hat Platten gemacht mit Jan Ackermann und mit Herman Brood und all die Leuten von den 70er, 80er Jahren. Und sein Sohn macht die Arbeit jetzt weiter und wir haben zu Paul gesagt, kannst du für uns eine Platte aufnehmen, die völlig analog ist, wie Vinyl war in früheren Zeiten. Und da sind wir hingegangen. Wir hatten sein Studio gebucht für 8 Tage. Haben wir 2 Tage für die Songs haben wir gehabt, 1 Tag für Solo-Gitarren, 1 Tag für Gesang und 4 Tage Mischen und das war's. So, wir haben das ganz gemacht, wie das früher war. Band ist auf Tournee, hat eine kleine Zeit dazwischen, machen eine Platte und gehen weiter. So haben wir das gemacht. Deshalb ist die neue Platte auch völlig analog. Wie du schon meintest, völlig analog. Für Leute, die jetzt keine Erfahrung haben von Aufnahmeprozessen und so, was ist der große Unterschied zwischen einer analogen Aufnahme und einer digitalen Aufnahme? Inwieweit limitiert dich die analoge Aufnahme oder bereichert dich vielleicht auch? Für Analogaufnahme muss man richtig spielen können, das ist eins, weil es wird aufgenommen mit so einem Tape. Und es gibt nicht viele Möglichkeiten zum Dubben. Dann muss man knüpfen, wie sagt man das? Schneiden. Mhm. Und wenn man das digital macht, ja, dann kann man spielen, was man will. Dann kann man 2400 Überdubs machen und 2400 Sachen verändern, wenn das möchte, weil man das niemals hört. Das ist sehr einfach zum Schneiden. Deshalb haben wir es analog gemacht. Wir haben die Songs richtig gut vorbereitet. Und haben gesagt, wir machen es jetzt, wie all unsere Vorbilder das gemacht haben. Deshalb ist es so gelaufen. Schön. In gewisser Weise ist das ja auch so ein Approach, der so ein bisschen back to the roots geht. Immer. Ja. Immer. Ist es so, wenn man auch so viele Alben, wie du jetzt veröffentlicht hast, insgesamt veröffentlicht hast, besteht die Gefahr, dass man sich wiederholt oder dass man immer wieder das Gleiche macht, Repetitionen? Und so weiter. Wie habt ihr versucht, jetzt bei dem neuen Album, abgesehen von der Aufnahmemethode, innovativ und fresh oder in dem Weise, anders gesagt, frisch zu klingen? Ich glaube, was wir immer machen, ist, dass wir glauben in die Musik, die wir schreiben, auf das Moment, dass wir eine neue Platte aufnehmen. Und ich habe niemals nachgedacht über die Musik, so dass man sagen kann, oh, vielleicht das ist das Nummer, ist das Nummer, das hat er schon immer gespielt oder das hat er jetzt etwas geändert. Nein, ich schreibe Musik und habe ja 15 Stücke meistens und dann gehe ich zum Band, sage, Leute, das, was ich habe, was meinst du? Und dann suchen wir aus, was wir richtig lieben. Und das spielen wir mit so viel Liebe auf die neue Platte. Ich habe niemals gelesen, das ist eine, wie sagt man das, dass man sagt von, ja, das haben wir schon oft von ihnen gehört, das ist das gleiche wie aufs vorige Album, habe ich noch nie gehört. Ich glaube, diese Weise von Arbeiten, diese Weise von Spielen und Glauben in was du machst, ist, glaube ich, immer was die Band frisch und nicht repeating macht, glaube ich. Ja. Das ist ziemlich interessant, gerade viele jüngere Bands, die ich jedenfalls so verfolgt habe, sei es zum Beispiel die Metalband oder Schrägstrich Popband Linkin Park, die haben ja innerhalb von 15 Jahren wirklich von einer Metalband hin sich transformiert hin zu einer Popband. Gerade diese Beständigkeit ist auch eine Sache, wo man sich, finde ich jedenfalls, sehr abhebt von anderen Bands in der heutigen Zeit. Jetzt sind wir aber hier in Kiel in der Räucherei. Ihr seid heute hier angekommen. Wie ich gehört habe, gab es so einige Schwierigkeiten auf der Anreise. Wir hatten gestern Abend spielen sollen in Stemwede, glaube ich. Aber gestern am Autobahn und verzeih mir, ich weiß nicht wo, hatte den Bus aufgehört zu fahren. Und wir haben ADAC dabei geholt, sind im Homberg in einem Hotel gekommen. Wir haben gestern Abend haben wir ein Abendessen gehabt bei Lidl in Homberg. Und wir haben uns aufgewärmt im plötzlichen McDonald's. Und dann haben wir die Sachen organisiert. Jetzt hat ein Freund von der Band, ist gekommen aus Göttingen, er fährt mit unserem Anhänger. The Lease Company hat uns ein neues Auto gegeben. Und wir haben so viel Stress und Arbeit und Telefons gemacht heutzutage. Und jetzt haben wir sind endlich in Kiel. Und morgen spielen wir, glaube ich, ausverkauftes Haus in Bremen. Das ist eine gute Sache. Aber gestern Mittag war das noch immer, ja, so können wir Kiel holen oder nicht. Aber ich bin froh, dass wir heute Abend hier auf die Bühne standen. Ja. Dann wünsche ich dir erstmal, dass es keine weiteren Vorkommnisse dieser Art gibt auf der Tour. Also nicht, dass wieder das Auto kaputt geht in irgendeiner Form. Ich hoffe es nicht. Ja, das. Zu viel Blues. Ja. Naja, aber dafür kann man die Stücke dann authentisch spielen. Genau. So kann man das Ganze kann man in Emotionen verwandeln. Ja. Jetzt, wie du schon sagtest, ihr werdet noch einige Städte spielen. Ja, noch vier, glaube ich. Was plant ihr nach der Tour? Nach der Tour da haben wir noch 6 Konzerte in Holland. Haben wir Ferien mit unserer Familie im Dezember. Und im Dezember fangen wir auch an, und ich habe gerade jetzt 17 neue Nummer geschrieben, wir fangen an zu arbeiten am neues Album. Und nächstes Jahr in Holland spielen wir 12 Jimi Hendrix Sets, weil Hendrix 50 Jahre tot ist und die Band dann richtig 25 Jahre besteht. Und für mich, ich habe das auch mit Rory Gallagher einmal gemacht, mit Originalband. Und für mich ist das jetzt die Zeit, um Hendrix zu spielen. So fühlt es. Es ist kein Tribute, es ist kein Coverband, es ist nur, wir spielen Hendrix auf unsere Weise. Und ich glaube, im Dezember werden wir Ferien haben. Viel Fun und viel Übung, glaube ich. Das wäre es auch erstmal mit den grundsätzlichen Fragen, die ich habe. Hast du noch abschließende Worte an deine Fans hier in Deutschland? 3. Und das ist Danke, Danke, Danke.